Wir haben uns überlegt, oder aus Erfahrung wissen wir, dass viele von Ihnen Schwierigkeiten haben, dieses Idea Development, also eine wirklich gut durchdachte, praktikable und vielversprechende Idee zu entwickeln. Mir fällt das aus irgendeinem Grund leichter, ihm fällt es eher noch leichter, er ist in deutlich mehr Firmen noch beteiligt, gegründet, als ich das bin. Wenn Sie mir ein Stichwort geben, Möbel, fange ich an, irgendwie kann ich spontan Theater machen. So, wie sitzen die Tiere, braucht man überhaupt Möbel, soll man nicht mehr Natur machen? Warum eigentlich immer nur auf dem Boden, warum kann man nicht den Raum ganz anders einteilen und so weiter. Also mir macht das Spaß und ich denke immer, wie langweilig ist diese Welt, die wir so eingerichtet haben. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es anderen nicht so leicht fällt. Und wir haben so ein bisschen sozusagen versucht, dieses Idea Development in einzelne Schritte zu zerlegen. Damit das nicht jetzt so trocken ist und wir die einzelnen Schritte diskutieren, ist es immer gut, wenn man ein Beispiel nimmt, an dem man die Schritte exerziert. Das beste Beispiel, das wir kennen, heißt immer Restaurant. Probieren wir es mal. Ich sage mal, wie so konventionelle Beratung damit umginge, so wie ich es kenne. Wenn Sie jetzt zur IHK gehen und sagen, Restaurant, dann sagen die Menschen, gibt schon viele in der Stadt, das werden Sie sich ja überlegt haben. Und sind Sie denn wirklich entschlossen, das zu machen? Und wenn Sie da nicht zu weinen anfangen und weglaufen, ist die nächste Frage, ja, da brauchen Sie Kapital. Stimmt, also Bestuhlung und die Küche und was man alles so braucht, um ein Restaurant einzurichten. Und Sie brauchen Personal, haben Sie sich dazu Gedanken gemacht, Personal. Und eine Brauerei und das Übliche, können Sie sich vorstellen. Unser Vorschlag ist ein anderer, nicht so vorzugehen. Sondern zu sagen, das ist so ein allererster Einfall. Schön, haben Sie so einen Einfall. Probieren wir mal, was wir aus diesem Einfall alles herauskitzeln können, damit Sie hinterher eine Entscheidung fällen können, was denn nun wirklich Ihnen liegt, in die Situation passt, vielleicht fantasiereich ist, vielleicht ein bisschen anders ist als bei anderen Restaurants. Es gibt ja schon wahrscheinlich ein paar tausend in Berlin. Die müssen ja irgendwie auffallen, keiner kennt sie, keiner hat auf sie gewartet. So, also der Vorschlag ist, nicht zu sagen, jetzt lasst uns das Restaurant gründen. Es wird immer viel zu schnell gegründet. Meine These ist nicht, es wird zu wenig gegründet, sondern die paar, die da sind, gründen wollen, die gründen viel zu schnell. Es wäre besser, die würden das sehr viel besser vorbereiten und auch besser mit sich im Klaren sein, was sie eigentlich genau wollen und was sie sich versprechen. Das eine Versprechen, das ist ja so eine Art Selbstständigkeit, in die man da geht. Vielleicht war man vorher Angestellter im Restaurant und sagt, ich mache mich selbstständig, mein eigenes Restaurant. Eine Hoffnung sollten Sie vorsichtig haben, wenn überhaupt, nämlich, dass Sie jetzt Ihr eigener Chef sind. Dieser Traum vom eigenen Chef wird fast immer zum Albtraum. Und Sie werden irgendwann merken, es war viel angenehmer, Angestellter zu sein. Da hat man hingeschmissen und der Chef hatte die Sorgen und das ganze Risiko und so weiter. Also wenn das Ihr Glaube ist, dass Sie als Chef besonders glücklich werden, da warne ich erstmal davor. Es kann sein, aber ich warne erstmal davor. Da muss vieles anderes gegeben sein, damit diese vage Chance auch wirklich eintritt. So viel als Vorrede. Legen wir mal los. Restaurant. Das gehört zur Einleitung, dass Leute kommen, es gibt doch schon alles. Was gibt es denn noch nicht? Bei Restaurant, also es gibt viele Italiener, es gibt viele Griechen, es gibt viele Thais, was gibt es denn noch nicht? Ich habe deine Situation beschrieben im Buch, oberägyptisches Restaurant, das gibt es noch nicht. Ägyptische gibt es ein paar, auch nicht viele, aber ein oberägyptisches Luxor, wüsste ich nicht, dass es das gibt. Das ist doch was Neues. Das ist doch eine geniale, innovative Idee. Also loslegen, oberägyptisches Restaurant gründen. Eher nicht. Eher nicht. Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie als erstes machen? Würden Sie nach Luxor fahren? Würden Sie Bücher lesen? Würden Sie anfangen, über die Küche nachzudenken? Würden Sie Personal suchen? Was wäre der erste Schritt? Ich nutze die Denkpause mal ganz kurz und gebe vielleicht noch einen kleinen Tipp mit an die Hand. Das wesentliche Ziel eigentlich dieses Legens von Sichtachsen durch so ein Konzept und natürlich auch einer Betrachtung dieses Restaurants als was ganz Konventionellem besteht eigentlich darin, diese Annahmen loszuwerden, die man trifft. Nicht? Also wenn ich mir jetzt ein Restaurant vorstelle, dann habe ich eine relativ klare Vorstellung. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was alles Alternativen dazu sein könnten. Auch deshalb, weil mein Kopf einfach so voll ist mit dem, was ich jeden Tag sehe und was ja auch alles relativ gleichartig ist und zu funktionieren scheint und man deshalb vielleicht denkt, dass alles, was anders wäre, nicht funktioniert, deshalb ist es ja nicht da. Vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Grund, warum es nicht da ist. Nämlich einfach, weil jemand diese Konventionen erstmal noch nicht in Frage gestellt hat und sich die Frage auf der anderen Seite gestellt hat, wie funktioniert denn so ein Restaurant und wie könnte es dann eventuell auch noch ganz anders funktionieren. Also diese Idee oder dieses Konzept und die Konvention eines normalen Restaurants zu zerlegen, ist meist ein ganz guter Start, um auf Ideen zu kommen, wie es eigentlich ganz anders sein könnte. Ein letztes von unserer Seite. Wie kann man anfangen? Was könnte so eine generelle Methode sein, um wenigstens schon mal auf der richtigen Ebene zu sein? Ja, sagen Sie. Versuch's zu wiederholen. Was ist wichtig für meine Kunden? Ist das Essen wirklich im Vordergrund? Oder vielleicht ist was anderes im Vordergrund? Nehmen wir uns mal eine Methode vor. Das ist eine starke Methode. Meine Erfahrung, Funktion statt Konvention. Was ist die Funktion von einem Restaurant? Würde man sagen, Essen. Ist ganz gut, was Sie sagen, vielleicht stimmt das gar nicht. Was könnte eine andere Funktion sein? Ich will mal raus aus meiner eigenen Bude. Bei einem Kaffee ist das deutlich. Den Kaffee mache ich mir doch zu Hause viel besser. Da weiß ich genau, wie er sein soll. Außerdem kostet er viel weniger. Also ich gehe doch nicht in einen Kaffee, um einen Kaffee zu trinken. Sondern ich gehe wahrscheinlich socializing, wie mal raus aus den eigenen vier Wänden. Also ist der Kaffee gar nicht so wichtig. Ich könnte eigentlich auf den Kaffee verzichten im Kaffee und sagen, ich verlange Eintritt. Oder ich verkaufe Zeitungen und Sie müssen mindestens eine Zeitung kaufen oder irgendwas. Schon mal wichtig, nicht immer vorschnell so auf die Konvention. Ich gehe ins Restaurant, um zu essen. Socializing. Haben wir noch andere Sachen, was ein Restaurant eigentlich bieten könnte? Was Besonderes? Erlebnis. Was für ein Erlebnis? Andere Kulturen kennenlernen. Abendgestaltung. Einer Frau imponieren. Kann nur eine Frau sagen. Welcher Mann sagt schon, ich möchte der Frau imponieren? So. Abendgestaltung. Da gehe ich ins Restaurant, sitze da an dem Tisch und warte jetzt als erstes. Dann kommt der Kellner, dann gebe ich die Bestellung auf, dann warte ich wieder. Dann kommt irgendwie das Essen, dann wird das abgegessen und dann zahlt man. Also ehrlich gesagt, so ganz tolle Abendveranstaltung sehe ich da nicht. Wie würden Sie die Abendveranstaltung machen? Das Ambiente, was könnten wir denn anders machen? Also da muss was los sein in dem Restaurant, nicht nur warten, bis das Essen kommt, abessen und dann wieder gehen. Was los sein? Haben wir schon eine ganz andere Funktion, die erstmal mit dem Restaurant zunächst gar nichts zu tun hat. Das Essen machen, nicht nur verbrauchen, sondern selber was tun. Das ist der Trick eigentlich jeder spontanen Party, dass das klappt, weil die Leute alle zusammenhelfen und nicht so warten, dass da was kommt. So mal zwischendurch als quasi Denkhilfe, was wir im Moment machen, ist eine Sichtachse legen, Was kann man über diese reine Funktion, die von meisten Menschen so als erstes assoziiert wird, essen, was kann man da als Sichtachse legen? Und da ist so eine Untersichtachse Erlebnis, eine andere Sichtachse ist vielleicht Musik oder Kunstausstellung oder so. Also wir fangen jetzt an, verschiedene Sichtachsen zu legen. Wir sind noch lange nicht beim Geschäftsmodell, sondern wir fangen überhaupt erst an, Fragen zu stellen. Also anders als IHK, die sagt, aha, haben Sie sich überlegt, jetzt legen wir mal los, Kapitaleinrichtung. Wir fangen überhaupt erst an, Fragen zu stellen. Also sowas wie ein Treffpunkt, die alte griechische Agora, der Marktplatz, wo alles auf einmal stattfand. Da wurde verkauft, da wurde debattiert, da hat man sich kennengelernt. Ja, das ist eine eigene Sichtachse, nicht so sehr jetzt, da, was da alles so stattfindet, sondern ich gehe ins Restaurant in der heimlichen oder offenen Hoffnung, dass ich da vielleicht jemanden kennenlerne, fürs Leben oder auch einfach als Freund und interessanten Bekannten. Ganz sicher eine wichtige Sichtachse. Jetzt könnte man überlegen, was müsste ein Restaurant machen, um so einem Bedürfnis entgegenzukommen? Ja. Also ein Wanderrestaurant mit wechselnden Orten und... Das ist eine neue Sichtachse. Bisher waren wir automatisch von ausgegangen, ein Restaurant ist immer an einem Ort. Und Sie sagen, die Orte wechseln, eine Art Wanderzirkus. Und interessante Orte auftun, Botanischer Garten, kann man sich vieles in Berlin vorstellen. Ich versuche immer so nachzufragen, was ist denn wirklich das Bedürfnis? So wie Fridtjof Bergmann sagen würde, was wir wirklich, wirklich wollen. Nicht sagen Restaurant, da geht man halt hin, weil es da Essen gibt, sondern mal gucken, wo sind wirklich unsere Bedürfnisse? Was löst Glück aus, da an einem Tisch zu sitzen und das Essen da, naja. Was sind wirklich unsere Bedürfnisse? Also ein Stück nachfragen. Nicht die, was ist die Funktion? Was tut mir gut? Was brauche ich? Wo fühle ich mich glücklicher? Statt zu sagen, ja, die Konvention ist, würde mir nicht die Wände auf den Kopf fallen, gehe ich mal abends ins Restaurant. Das also, Restaurant als Auktionshaus. Ja. Noch ein Glas von dem Bordeaux zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Sehr gut. Es hat einen hohen Unterhaltungswert. So langsam kommen ja dann auch die ökonomischen Komponenten rein. Nicht? Also die ganzen Ideen, die wir jetzt so gesammelt haben, sind ja im Wesentlichen eigentlich Überlegungen zum Kundennutzen. Also was erlebt ein Kunde in dem Restaurant, was gefällt ihm da vielleicht, was kann man vielleicht auch anderes bieten, als andere das tun, um sich zu differenzieren. Die ökonomischen Auswirkungen davon, die ja in einem Geschäftsmodell nachher schon auch entscheidend sind, haben wir ja bisher noch nicht so stark diskutiert. Da wäre zum Beispiel Auktion natürlich ein sehr schönes Verfahren, um für jedes Gericht den besten Preis zu bekommen, den jemand zu zahlen bereit ist und andersrum als Gast natürlich auch nichts teurer zu kaufen, als es das eigentlich wert ist. Markt ist ein tolles Modell dafür. Sie sehen, wir sind in der allerersten Phase und fangen da an zu strukturieren mit Sichtachsen. Wir sind beim Dreaming, wir sind noch nicht beim Analyzing, wie man das dann, was dann dieses Umfeld dazu ist, irgendwelche Vorschriften oder so. Wir sind auch noch lange nicht beim Composing und das, was eigentlich sonst als erstes gemacht wird, nämlich anfangen, umsetzen, das ist hier noch gar nicht drauf. Wir sind ja beim Entwerfen eines Business Models. Bisschen haben wir schon drüber gesprochen. Vorhandenes nutzen, neu kombinieren, Ressourcen mehrfach nutzen. Natur hat nur Mehrfachnutzung. Grashalm, wissen Sie, hat 6 verschiedene Funktionen. Also es ist eine unglaubliche Verschwendung, immer für jedes Ding eigene Räume und eigene Ausstattung zu bauen. Gehen wir es noch so ein bisschen durch. Ein Gesamtkunstwerk, Sie kennen das Labormännchen. Ich wundere mich immer über, wenn jemand kommt, eine technische Erfindung, hat ein Patent und dann kommen alle VCs und sagen, ist ja großartig, hat ein Patent, ist geschützt. Man weiß eigentlich, wenn das erfolgreich ist, wird das Patent auch relativ schnell umgangen. Aber der Hauptnachteil ist, sie stellen ihr ganzes Ding auf ein einziges Bein. Also sie haben ein Patent und das ist das Bein. Und wenn das Bein weggeschossen wird, weil irgendeiner in China das ohne Patent einfach nachbaut oder jemand in Deutschland das Patent umgeht, sind sie weg. Ein gutes Restaurant hat am besten mehrere Beine. Wenn das hier irgendwie weg ist, sie machen was Originelles, die anderen machen das nach. Sehr realistisch. Was passiert dann? sind sie weg. Ne? Es sei denn, das zweite Bein hält auch noch. Nicht mehr so elegant und nicht mehr so schön, aber es hält noch. Es ist nicht gleich bankrott, sondern Sie können noch eine Weile weiterspielen. Wenn das Ihnen auch weggeschossen wird, passiert ja, probieren Sie es mal mit dem dritten Bein. Es wird schon sehr schräg, aber es geht immer noch. Und das vierte Bein, auch das wird wirklich sehr schräg, aber auch das geht noch. Das habe ich gesehen hier bei einem Künstler im Tacheles, habe ich gleich gekauft. Gibt es inzwischen ganz viel. Wir verteilen es auch als Preis in unserem Wettbewerb. Also Sie sehen, ein gutes Geschäftsmodell, egal ob Restaurant oder was immer, steht auf mehr als einem Bein. Ein Hauptbein ist ja schön, aber wenn das weg ist. Und es muss Stöße aushalten. Es muss elastisch sein. Wenn das jetzt in Gusseisen wäre, wird es umfallen, wenn ich dagegen stoße. So kommt es allmählich wieder ins Gleichgewicht zurück. Also es muss Stöße aushalten. Und ein gutes Geschäftsmodell ist immer eine Balance aus ganz vielen. Nicht einfach ein Ding, sondern viele verschiedene Gesichtspunkte ausbalanciert. Nur so zwischendurch. Also ein Gesamtkunstwerk spielt vieles mit bei einem guten Geschäftsmodell. Nicht einfach eine Idee, Anfangsidee und dann loslegen. Also ich glaube, man muss auch sehen, dass auch ziemlich gute Ideen am Anfang meist nicht so aussehen. Ja? Also auch viele, ganz gut sehen kann man das natürlich bei technischen Entwicklungen, wenn man sich irgendwie das erste Auto anguckt oder wahrscheinlich auch die erste elektrische Zahnbürste oder was es halt so gab. Das war am Anfang sicher alles nicht so wahnsinnig elegant. Die Frage ist, ob man einen Nutzen damit schaffen kann, der, wenn man ihn weiterentwickelt, eben nachher massentauglich wird. Und auch bei diesem Restaurant würde ich vielleicht noch so zwei Sachen zu bedenken geben. Wir nutzen das ja jetzt hier nur als ein relativ beliebiges Beispiel. Man hätte auch ganz viele andere wählen können. Nun ist es ja so, wenn man die Zeitung aufschlägt und von der Gründungswelle in Deutschland liest, dann sind das ja im Wesentlichen, oder das, was im Vordergrund steht, sind meistens irgendwelche Internetgeschichten. Und also ich selber bin da Grundzeuge, ich habe mich auch sehr stark auf den Bereich fokussiert in den letzten 15 Jahren. Man darf aber darüber hinaus auch nicht vergessen, dass noch erstaunlich oder erschreckend viel Geld eigentlich offline verdient wird. Ja? Also die wenigsten Internet-Startups haben einen größeren Umsatz als eine Aldi-Filiale. Und deshalb ist es nicht so uninteressant, sich natürlich auch die Dinge anzugucken, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen langweiliger aussehen, ein bisschen weniger modisch sind. Vielleicht auch ein bisschen konventioneller. Wir haben ja vorhin gesehen, je konventioneller etwas ist, umso mehr kann man eigentlich daran aufbrechen, umso mehr kann man es also auch verbessern und für den ökonomischen sozusagen Quantensprung, den man ja auch schaffen muss, wenn man mit einem Geschäftsmodell erfolgreich sein will und nicht nur mitschwimmen, ist natürlich es gut, je mehr man verändern kann. Ich habe neulich gehört, ich weiß gar nicht, ob das von Porter direkt ist, aber der sagte, when you do not have a competitive advantage, do not compete. Ja, also wenn Sie keinen Wettbewerbsvorteil haben, dann treten Sie nicht in Wettbewerb. Und deshalb ist, glaube ich, diese Entwicklung von alternativen Ideen, wie wir das hier betreiben, schon eine sehr essentielle Vorbereitung einfach dafür, dass man, egal mit was, ob das ein Restaurant ist, ob das ein Internet-Startup ist oder was ganz anderes, überhaupt eine reale Chance hat und nicht zu den 80% gehört, die scheitern. Nicht das machen, was alle anderen machen, dann haben Sie Nachteile. Imitatoren sind immer ein Problem. Wenn Sie in einem Bereich sind, wo es technisch veraltet, ist es schlecht. Wenn Sie in einem Bereich sind, wo es wirtschaftlich veraltet, weil man es in China herstellen kann oder in Indien oder sonst wo, ist auch schlecht. So wenig Finanzierung wie möglich, weil das Ihre Unabhängigkeit erhält. Also so lange tüfteln, Not macht erfinderisch, so lange tüfteln, bis Sie etwas haben, wo Sie möglichst geringen Kapitaleinsatz brauchen. Gottes Willen nicht zur Bank einen Kredit aufnehmen, Fremdkapital, hochgefährlich, hochgefährlich. Die Bank kündigt genau dann, wenn sie es am dringendsten brauchen, passiert oft. Also je weniger Finanzierung Sie brauchen, desto besser. Und Marketing ist fürchterlich teuer. Und gucken Sie immer, dass Sie Marketing auf eine Weise machen, dass es eine tolle Geschichte ist, die bekannt wird, dass es was ist, was über die Leute erzählen, dass Sie möglichst in die Medien kommen. Weil das Gründer haben da eine Chance, die haben mehr Sympathie. Nestle oder Volkswagen kommt selten kostenlos in die Medien. Jedenfalls nicht sympathisch, aber ein Gründer schon, vor allem Gründerin, großer Vorteil. Und vielleicht nochmal, wenn Sie wirklich was Gutes machen wollen, also High-Potential-Gesamtkunstwerk, dann ist Skalierbarkeit. Gleich mitdenken, Skalierbarkeit. Economies of Scale. Economies of Scale sind was Gutes. Die kriegen Sie auch im Kleinen. Die kriegt nicht nur Procter & Gamble. Also so ein bisschen mitdenken. Je einfacher Ihr Ding ist, desto besser. Desto eher kann man es erklären, desto eher wird es weitererzählt. Desto eher vermeiden Sie Anfängerfehler. Desto eher können Sie delegieren. Komplizierte Sachen landen immer auch beim Gründer auf dem Tisch. Wenn es einfach ist, können Sie auch einfacher delegieren. Risiken minimieren, Proof of Concept, nicht das teure Restaurant gleich bauen, sondern erstmal ausprobieren im kleinen Kreis. Sind meine Annahmen richtig? Im Grunde genommen ist ein Businessmodell immer eine Wette. Es ist eine Wette, ob Ihre Annahmen stimmen. Oberägyptisches Restaurant, kommt es an oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Es ist eine Wette. Kann sein, dass die Wette stimmt, kann sein, dass die Wette völlig daneben ist. Und das Risiko minimieren kann man ein bisschen ausgleichen, kann man ein bisschen was für tun, indem man Proof of Concept First mal im Kleinen startet. Also gibt es ein paar Möglichkeiten. Also es sind wichtige Sachen, um diese Hauptgefahren, die Sie bei einer Gründung haben, schon etwas abzufedern.